Kontext 21. Die Gesellschaft des Spektakels. Guy Debord als radikaler Gesellschaftskritiker. Eine Sendung von Robert Zöchling. Gerade scharfe, knappe, dicht formulierte, von gehörigem Furor getragene und unversöhnliche Gesellschaftskritik läuft mitunter Gefahr, einer gewissen modischen Popularität anheimzufallen, auf isolierte und damit harmlos gemachte Aspekte reduziert zu werden, als bloß ästhetische Attraktion von der Gesellschaft absorbiert zu werden, gegen die sie angeht. Die Texte und Aktivitäten der Situationistischen Internationale und ihres zentralen Theoretikers Guy Debord sind von solcher Art Rezeption nicht verschont geblieben. In den letzten Jahren werden im deutschsprachigen Raum und in jüngster Zeit auch in Österreich die Texte dieser Gruppe, insbesondere Guy Debords Hauptwerk Die Gesellschaft des Spektakels, wiederentdeckt. Wie Stefan Neuwirth in der Nummer 5/2000 von Kontext 21 formulierte, Debord hat in dem Begriff des Spektakels den Punkt gefunden, an dem er die gegenwärtige Gesellschaft aushebeln kann. Stefan Griegert referierte im kritischen Kreis zum Thema der Fetisch im Spektakel. Er stellte damit einiges über die Grundlagen der Gesellschaftskritik Debords klar und wies auch auf problematisch Gebliebenes hin. Guy Debord ist wieder zu entdecken, man sollte es sich aber nicht zu einfach machen. Der Debord und mit ihm die ganze Situationistische Internationale, die haben in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum durchaus eine etwas vermehrte Aufmerksamkeit erfahren, vor allem dadurch, dass das Hauptwerk von ihm, also die Gesellschaft des Spektakels, nochmal aufgelegt wurde. Zu anderem aber ist durchaus auch das Augenmerk von einer breiteren Öffentlichkeit auf die Situationisten gelenkt worden, zum Beispiel so durch so Ausstellungen, unter anderem auch die, die ich glaube 1998 hier in Wien stattgefunden hat. In der Regel, denke ich aber, ist diese verstärkte Rezeption mit einer ziemlichen Reduzierung einhergegangen, nämlich einer Reduzierung der Anliegen von Debord und der anderen Situationisten in erster Linie auf Kunst, Kultur oder auch medientheoretische Fragestellungen. Je größer offensichtlich die Begeisterung und das Interesse für die kunst- und kulturkritischen Schriften von Debord wird, desto weniger Beachtung findet offensichtlich die radikale Gesellschaftskritik, die Debords Kunst- und Kulturkritik allerdings zugrunde liegt. Der Debord selber hat schon ziemlich früh darauf hingewiesen, dass man, wenn man seinen Begriff des Spektakels durch weitläufige Betrachtungen, zum Beispiel eben zum Mediensektor und so, ersetzt, dass man seinen Intentionen dann durchaus nicht mehr entspricht, weil dadurch ja die eigentliche Grundlage dieses Spektakels, nämlich die kapitalistische Warenproduktion, immer schon affirmiert wird. Mit wenigen Ausnahmen wird heute also versucht, diesen Kritiker des modernen Warenspektakels sozusagen selber zum kritischen Bestandteil dieses Spektakels zu machen. Exemplarisch für so eine Art der Beschäftigung mit Debord könnte man zum Beispiel den Sebastian Reinfeld erwähnen, der durch die Lektüre von Althusser und Poulantzas ziemlich zielsicher bei den Grünen gelandet ist. Ich glaube, der hat so das letzte Grundlagenpapier von dem mitgeschrieben und sich heute im Planet über die wunderschönen Texte der Situationisten auslässt, ohne natürlich den in ihnen propagierten radikalen Bruch mit der bürgerlichen Gesellschaft irgendwie noch ernst zu nehmen. De France dimanche, Art Diderot, l'humanité, le veuve Clicquot. Lénine et le satyre Rigon, Bossuet et la fille Napoléon, ici Paris le plan du métro, lui et les pensées de Mao, le patin et le dictionnaire, de l'Alsace et puis du Sancerre. J'ai tout lu, tout vu, tout vu, j'ai tout su, tout vu, tout lu, j'ai tout vu, tout su, tout lu. Die Kritik von Debord, die sträubt sich meiner Meinung nach weitgehend gegen so Vereinnahmungen. In der Linken hat er sich schon ziemlich früh unbeliebt gemacht, vor allem dadurch, dass er sich entgegen aller Moden weigerte, positiv auf irgendein existierendes staatssozialistisches Modell Bezug zu nehmen. Gleichzeitig aber auch sämtliche Kritiker und Kritikerinnen der Staatssozialismus aufs Korn nahmen, sobald diese diesem realen Sozialismus sowas wie einen idealen als Identifikationsersatz entgegensetzen wollten. Der Debord hat also schon ziemlich früh zu den wenigen gehört, die es geschafft haben, sich sowohl gegen Stalin, den Stalinismus, als auch gegen Trotzki und Lenin und den Leninismus zu wenden. Er hat auch ziemlich früh schon das maoistische China kritisiert, genauso natürlich für die europäischen Maoisten und Maoistinnen, die es ja auch in Frankreich nicht zu knapp gab. Aber auch am Anarchismus oder im Strukturalismus hat er genügend auszusetzen gehabt. Und selbst jene Theoretiker, auf die er sich durchaus positiv bezieht, wie zum Beispiel den Lukács, sind bei ihm natürlich Gegenstand von kritischen Auseinandersetzungen. Er hat also so ziemlich an allem was rumzumeckern gehabt. Und so hat sich dann auch die deutschsprachige Linke weitgehend desinteressiert, zumindest lange Zeit, an der Kritik und den praktischen Experimenten dieser Gruppe von situationistischen Theoretikern und Antipolitikern gezeigt, die, wie der Andreas Behnel mal ganz richtig geschrieben hat, keine der zahlreichen linken Ikonen anerkannte, die Revolution neu erfinden wollte und jede populistische Verwässerung ihrer Kritik zurückwies. Bei den akademischen und universitären Theorieverwaltern hat er sich schon dadurch ziemlich unbeliebt gemacht, dass er konsequent die akademische Wissensproduktion kritisiert hat. So wie Marx seine Kritik schon ziemlich früh von der interessenlosen Wissenschaft ziemlich klar abgegrenzt hat, indem er nämlich postuliert hat, dass die Kritik in ihrem Gegenstand ihren Feind erblickt, den sie nicht widerlegen will, sondern vernichten, so war sich Debord über die zwangsläufige Unwissenschaftlichkeit seines beabsichtigten praktischen Unterfangs durchaus im Klaren. Er schreibt dazu: Das Projekt, die Wirtschaft zu überwinden, von der Geschichte Besitz zu ergreifen, kann nicht selbst wissenschaftlich sein, auch wenn es die Wissenschaft der Gesellschaft kennen und zu sich zurückführen muss. Die modernen Sozialwissenschaften, die betreiben, nach Debord zumindest, nur mehr eine spektakuläre Kritik des Spektakels. Das akademische Denken des Spektakels hat sich dadurch, wie er schreibt, zu einer allgemeinen Wissenschaft des falschen Bewusstseins herausgebildet. Vor dem Hintergrund dieser Akademismus- und Wissenschaftskritik gelangt er dann auch zu einem Wahrheitsbegriff, der im eklatanten Widerspruch zu jedem übergesellschaftlichen und überhistorischen Wahrheits- und Erkenntnisbegriff steht. Er schreibt: Die Wahrheit dieser Gesellschaft ist nichts anderes als die Negation dieser Gesellschaft. Diese Kritik am bürgerlichen Wahrheits- und Rationalitätsbegriff, die findet sich natürlich nicht nur beim Debord, sondern durchaus auch bei anderen Situationisten. Der Emil Maranzin beispielsweise wendet sich in seiner Schrift aus dem Jahr 1972 nachdrücklich gegen einen Vernunftbegriff, der losgelöst von der eigenen kritisch-praktischen Intention existiert. Er führt da aus: Vom Standpunkt des Kapitals aus betrachtet, wird der Kommunismus die Gesellschaft des Irrationalen sein, die Gesellschaft der Verrückten. Die Rationalität des Kommunismus wird die Irrationalität des Kapitalismus sein. Platon, Karl Marx, les frères Goncourt, les traques, la cassette de Saint-Flour, le patin et les frontispices, un petit coup de bonos aspices, les tichestes et les élections, les constellations, les macons, les trucs savants, des trucs cochons, c'est pour ça que je suis un con. J'ai tout lu, tout bu, tout bu. J'ai tout su, tout lu, tout bu. Je sais tout, surtout, j'ai tout. Wenn sich also heute nun das Feuilleton oder auch die Sozialwissenschaften, wobei letzteres, soweit ich das sehe, eher kaum stattfindet, wenn die sich heute mit Debord auseinandersetzen, da wird er also, wie ich bereits angedeutet habe, vor allem als so ein weitsichtiger Kritiker des Medienzeitalters rezipiert. Ich will dagegen hier versuchen, ihn als sowas wie einen sehr frühen Fetischkritiker zu präsentieren, der sich ziemlich explizit auf die Kategorien der Marx'schen Werttheorie bezogen hat. Marx schreibt im Kapital über den Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis: Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Die Vertracktheit der Warenform rührt daher, dass die Menschen im Kapitalverhältnis nicht Gegenstände des unmittelbaren Gebrauchs produzieren und tauschen, sondern eben Waren, für den universellen Austausch bestimmte Wertgegenstände, deren Gebrauchsgegenständlichkeit nur insofern von Belang ist, als sie an irgendeiner Stelle der Gesellschaft den Tausch der Ware gegen Geld und damit die Realisierung des produzierten Werts ermöglicht. In dem Maß, in dem Güter solcher Art als Waren produziert und gehandelt werden, treten die Beziehungen der produzierenden und konsumierenden Menschen zueinander und zu ihren Produkten als Gebrauchsgegenständen in den Hintergrund und die Form der gesellschaftlichen Produktion, die Warenform, das Kapitalverhältnis als solches, erscheint hypostasiert als Sachzwang, als eigenwillige, den Willen und die Beziehungen derer, die sich in dieser Form zueinander in Beziehung setzen, bestimmende Realität. Dazu Marx: Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregionen der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbstständige Gestalten. So in der Warenwelt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden, und der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist. Dieser Fetischcharakter der Warenwelt entspringt aus dem eigentümlichen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, welche Waren produziert. Gebrauchsgegenstände werden überhaupt nur Waren, weil sie Produkte unabhängig betriebener Privatarbeiten sind. Der Komplex dieser Privatarbeiten bildet die gesellschaftliche Gesamtarbeit. Da die Produzenten erst in gesellschaftlichen Kontakt treten durch den Austausch ihrer Arbeitsprodukte, erscheinen auch die spezifisch gesellschaftlichen Charaktere ihrer Privatarbeiten erst innerhalb dieses Austausches. Oder die Privatarbeiten betätigen sich in der Tat erst als Glieder der gesellschaftlichen Gesamtarbeit durch die Beziehungen, worin der Austausch die Arbeitsprodukte und vermittels derselben die Produzenten versetzt. Den Letzteren erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten als das, was sie sind, das heißt, nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und als gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen. Die Thesen von de Boer, die sind natürlich nicht im luftleeren Raum entstanden. Also 1967 hat er dieses Buch »Die Gesellschaft des Spektakels« zum ersten Mal veröffentlicht. Die sind vor allem zum einen natürlich vor dem Hintergrund der sich bereits ankündigenden Ereignisse in Paris 1968 zu verstehen, an denen die Situationisten und an deren Zustandekommen, die ja nicht ganz unbeteiligt waren. Und zum anderen stehen sie natürlich in einer ganz bestimmten Theorietradition, die von de Boer selbst ziemlich deutlich dokumentiert wurde. Besonders stark geprägt wurde er ganz offensichtlich durch die Lektüre von Georg Lukács und auch durch die Schriften von Henri Lefebvre. Mit dem Henri Lefebvre standen die Situationisten am Anfang in ziemlich engen Kontakt, haben sich auch eher positiv mit ihm auseinandergesetzt. Der wurde später dann, wie eigentlich fast alle Leute, die irgendwann mal mit de Boer zu tun hatten, das Ziel von wüsten Polemiken vom de Boer und auch von anderen Situationisten, also die haben sich dann ziemlich zerkracht. Der Lefebvre hat sich nun ziemlich stark an den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von Marx orientiert und dementsprechend hat er in seinen eigenen Schriften, vor allem in der Kritik des Alltagslebens, den Entfremdungsbegriff ziemlich ins Zentrum seiner Überlegungen gestellt. Man muss allerdings dazu sagen, dass der Lefebvre schon immer versucht hat, diese Entfremdung dann immer wieder rückzubeziehen auf das, was bei Marx Fetischismus genannt wird. Bei dem Lefebvre finden sich durchaus auch zumindest implizit Ansätze, die Kritik des Fetischismus über die Analyse des Waren-, Geld- und Kapitalfetischs auszudehnen. Also er spricht beispielsweise ganz explizit vom Fetischismus des Staates. Nicht nur die Ware, das Geld und das Kapital, sondern eben auch, wie er schreibt, der Staat, die Rechtsinstitutionen, die ökonomischen und politischen Apparate, die Ideologien, funktionieren als Wirklichkeiten, die außerhalb des Menschen sind. Durch die zentrale Stellung, die die Begriffe Entfremdung und Fetischismus in Lefebvres Kritik des Alltagslebens einnehmen, kann der Lefebvre, der übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg aus der französischen KP dann ausgeschlossen wurde, als einer der wichtigsten Stichwortgeber von de Boer gelten. Seine Orientierung am jungen Marx, seine teilweise widersprüchliche Begriffsverwendung, also so Begriffe wie Fetischismus, Verdinglichung, Entfremdung oder auch Vergegenständlichung, die gehen beim Lefebvre irgendwie ziemlich durcheinander zum Teil, innerhalb ein und derselben Schrift. Also durch diese Orientierung am jungen Marx, seine teilweise widersprüchliche Begriffsverwendung, wie auch seine Betonung der Unerlässlichkeit der Kategorie der Totalität, die dürften de Boer nachhaltig beeinflusst haben. auch das Hauptanliegen von Lefebvre, nämlich die Orientierung auf den Alltag, also wie sie vor allem in diesem Buch Kritik des Alltagslebens zum Ausdruck kommt, wird vom Debord fortgesetzt. Beide betrachten den konkreten Alltag als jene Sphäre, in der die Veränderung ansetzen muss. In der Alltäglichkeit des Lebens der Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft materialisiert sich der Fetischismus, der objektiven Gedankenform aus der Ökonomie, und daher soll er auch dort, eben in diesem Alltagsleben der bürgerlichen Subjekte nach Lefebvre und Debord, durchbrochen werden. Les 7 heures du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon, alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père. La rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. In dem Hauptwerk von Debord, also in der Gesellschaft des Spektakels, beginnt er nun die Beschreibung der Totalität des Fetischismus und der Ware in unmittelbarer Anlehnung an das Marxische Kapital, dessen ersten Satz er auch gleich paraphrasiert, und schreibt da: Das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbedingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Spektakeln. Eine wirklich feststehende Definition des Begriffs Spektakels gibt der Debord in dieser Schrift von 67 eigentlich nicht. Er umkreist ihn eher und beschreibt ihn so in seinen realen Erscheinungen oder zum Teil auch ex negativo. Er beschreibt aber ganz klar das Spektakel als eine gesteigerte Form des Fetischismus. Er schreibt da: Das Prinzip des wahren Fetischismus ist es, dass sich absolut im Spektakel vollendet, wo die sinnliche Welt durch eine über ihr schwebende Auswahl von Bildern ersetzt wird, welche sich zugleich als das Sinnliche schlechthin hat anerkennen lassen. Der Marx hat also in seiner Kritik des Fetischismus die Verwandlung menschlicher Beziehungen in die Beziehung von Dingen beschrieben. Der Debord greift jetzt genau das auf und beschreibt die Verwandlung der menschlichen Beziehungen in die Beziehung zwischen Bildern, die den Menschen noch äußerlicher erscheinen als die Dinge. Anders allerdings als zum Beispiel in einigen postmodernen Diskursen, die ja doch eher dazu tendieren, alles in Bilder aufgelöst zu sehen und daher dann auch keine Realität mehr kennen, die in ihrer Gesamtheit kritisiert werden könnte, bleibt bei Debord dieses Bild oder diese Bilder doch immer rückbezogen auf die gesellschaftliche fetischistische Totalität, also auf die materielle Realität. Eine Formulierung, die man eher schon als eine zusammenfassende Definition des modernen Spektakels verstehen könnte, die findet sich dann erst in einem sehr viel späteren Text von Debord, nämlich in den Kommentaren zur Gesellschaft des Spektakels, der von 1988 ist, also 21 Jahre nach der Erstveröffentlichung von diesem Hauptwerk entstanden ist, wo er versucht, das sozusagen nochmal aufzugreifen und halt nach 21 Jahren zu reflektieren. Da fasst Debord durchaus zusammen, was er unter dem Begriff des Spektakels versteht, nämlich die Selbstherrschaft der zu einem Status unverantwortlicher Souveränität gelangten Warenwirtschaft und die Gesamtheit der neuen Regierungstechniken, die mit dieser Herrschaft einhergehen. Ein Grundmoment des marxischen Warenfetischs, nämlich die Substituierung menschlicher Beziehungen durch die reale, wie aber auch scheinhafte Beziehung von Dingen, ist bei Debord auch, das muss man da immer dazu sagen, wenn er die diffizile marxische Analyse dieser Substituierung weder referiert noch explizit reflektiert, also die marxische Wertformanalyse, das ist bei Debord konstitutiver Bestandteil des Spektakels. Er führt dazu aus: Der fetischistische Schein reiner Objektivität in den spektakulären Beziehungen verbirgt deren Charakter als Beziehung zwischen Menschen und zwischen Klassen. Eine zweite Natur scheint unsere Umwelt mit ihren unvermeidlichen Gesetzen zu beherrschen. So wie also zum Beispiel der Georg Lukács die rein kontemplative, die nur betrachtende und anschauende Sichtweise des bürgerlichen Denkens beschrieben und kritisiert hat, sieht die Bohr die Menschen im Spektakel auf die Rolle von Zuschauern reduziert. Also die sozusagen nur noch relativ bewusstlos auf dieses Spektakel starren, auf das sie auch kaum noch einen Einfluss haben. Das Kapital ist bei Debord auch nicht primär als so etwas wie eine selbstbewusste Macht, sondern tatsächlich im marxischen Sinne als automatisches Subjekt gegenwärtig, als, wie Debord es nennt, sich selbst bewegende Wirtschaft. Im Spektakel ist dieselbe irremachende Gleichzeitigkeit von Wirklichkeit und verkehrtem Schein gegenwärtig, wie sie Marx bereits in der einfachen Warenform aufgezeigt hat. Debord schreibt, das Spektakel, das das Wirkliche verkehrt, wird wirklich erzeugt. Die Parallele zu dem, was man Realabstraktion des Werts nennt, ist hier offensichtlich. Der Anselm Jappe, so aus dem Umfeld der Krisis, hat zu Recht mal darauf hingewiesen, dass bei Debord das Spektakel nicht nur eine Folge der Denkabstraktion, sondern vor allem der Realabstraktion ist, auch wenn Debord diesen Unterschied selber nicht ausdrücklich macht. Während im Wert von jeder Gesellschaftlichkeit abstrahiert wird, obwohl er nichts anderes als Ausdruck bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse ist, abstrahieren die Bilder des Spektakels von allem Lebendigen, das Debord, und da wird es natürlich nicht unproblematisch, als positiven Gegenpol zur spektakulären Herrschaft betrachtet. Also dieses Lebendige, das ist bei den meisten Situationisten irgendwas relativ Positives, dadurch, dass sie dieses Lebendige, das dann auch nicht näher benannt wird, als positiven Gegenpol zu toten und unmenschlichen Abstraktionen ansehen, droht der Debord und andere Situationisten, zum Beispiel so Leute wie der Raoul Warnheim, noch viel stärker in sowas wie Vitalismus oder Anthropologie oder auch Lebensphilosophie abzugleiten. Also bei der Raoul Warnheim, der schreibt dann so Bücher, die heißen An die Lebenden, Streitschrift gegen die Ökonomie oder so. Also da ist das noch sehr viel stärker ausgeprägt als beim Debord. Aber das eher nur nebenbei. J'ai envie de mettre un 10 pour embêter les voisins qui rompent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh mais c'est vrai, celui-là il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu. Der Debord betont jetzt, dass, wie er schreibt, in der wirklich verkehrten Welt das Wahre ein Moment des Falschen ist. Das heißt also, basiert die Gesellschaft auf einem falschen, weil verkehrendem Prinzip und ist dieses Prinzip in dem Sinne total, dass es alle Bereiche der Gesellschaft zumindest tendenziell durchdringt, so ist jede positiv gefasste Aussage über diese Gesellschaft insofern immer falsch, dass er die Affirmation des falschen, nämlich verkehrenden Grundprinzips der Wertform immer zugrunde legt. Das heißt, selbst der emanzipative Impuls verkehrt sich dadurch, ist er sich über die gesellschaftliche Struktur, von der es sich gilt zu emanzipieren, nicht bewusst, in Affirmation. Der Gray Marcus, der hat mal so ein Buch, das heißt glaube ich Lipstick Traces oder so, geschrieben über die geheime Popgeschichte oder so, da schreibt er auch recht viel über Debord, der hat das da mal ganz passend auf den Punkt gebracht und er sagt, als Revolutionär war Debord Mathematiker. Er bestand darauf, dass sich im Spektakel alle Dinge in ihr Gegenteil verkehren. Das Spektakel ist auch bei Debord die materielle Wiederkehr des Vorgängers des wahren Fetischs, der materielle Wiederaufbau der religiösen Illusionen, wie er schreibt. Mit seinen selbstgeschaffenen Verfahrensformen ist es ein Pseudo-Heiliges. Der Debord konstatiert da jetzt Gemeinsamkeiten zwischen Religion und wahren Fetischismus, tendiert dabei dann allerdings dazu, den wahren Fetischismus nicht mehr im strengen marxischen Sinne zu verstehen, sondern zu einem Begriff zu machen, in dem sich vor allem die fast libidinösen Beziehungen von Menschen zu den in wahren Form existierenden Dingen zeigen. Er schreibt da: Wie bei dem krampfhaften Taumeln oder den Wunderheilungen der Schwärmer des alten religiösen Fetischismus gelangt auch der wahren Fetischismus zu Momenten schwärmerischer Erregung. Das keynesianische Akkumulationsmodell mit seiner Bindung an den Massenkonsum, das fungiert beim Debord als Grundlage für die Ausdehnung der fetischistischen Warenherrschaft von der Produktion in die Sphäre der Konsumption. Also ganz anders als bei großen Teilen der kommunistischen oder auch sozialistischen Linken in Frankreich oder auch in anderen Ländern, sah Debord in diesem keynesianischen Wohlfahrtsstaat durchaus nichts zu Verteidigendes. In der sozialstaatlichen Alimentierung des Proletariats sei er vielmehr ein integraler Bestandteil des modernen Spektakels. Neben die Entfremdung, wie er das nennt, in der Produktion, trete dann der entfremdete Konsum als eine zusätzliche Pflicht für die Massen. Der produzierte Überschuss an Waren erfordert dann von den Produzierenden einen Überschuss an Kollaboration. Beim Debord lassen sich durchaus auch Hinweise finden, wie eine Forschung oder eine Kritik, welche die Fetischisierung von einzelnen Waren untersucht, in Verbindung gebracht werden kann mit einer ganz allgemeinen Kritik des Fetischismus. In der Regel ist es ja so, dass so eine Kritik an der Überbewertung einer bestimmten Ware eher dazu führt, dass das Warendasein der Dinge überhaupt affirmiert wird. Also wenn jemand zum Beispiel, man kennt das so, wenn jemand vom Fetischauto redet oder so, dann rührt es ja in keiner Weise an den Produktionsbedingungen, unter denen Autos nun als Waren hergestellt werden und damit mit allen möglichen anderen Dingen vergleichbar werden. Wenn Debord hingegen zum Beispiel vom Spektakel der Automobile spricht, versucht er anhand einer bestimmten, in der kapitalistischen Gesellschaft zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr wichtigen Ware, zu zeigen, nämlich die zerstörerische Kraft von Warenherrschaft im Allgemeinen aufzuzeigen. Also sich sozusagen nicht darauf zu beschränken, Menschen vorzuwerfen, dass sie ein besonders fetischistisches Verhältnis zu einer bestimmten Ware hätten. Trotzdem ist ihm das durchaus bekannt. Er versucht es aber eben durchaus immer in Zusammenhang mit dieser allgemeinen Kritik zu setzen. Aber auch wenn Debord die Kritik an einzelnen Waren und dem jeweiligen Verlangen nach ihnen immer in diese allgemeine Kritik an der Warenförmigkeit der Dinge bettet, glaube ich schon, dass diese Selbstverständlichkeit, mit der er oft von der Künstlichkeit bestimmter Bedürfnisse spricht, schon problematisch ist. Mit seiner Abqualifizierung von sowas wie Pseudobedürfnissen suggeriert er natürlich, die eigentliche Bedürfnisstruktur menschlicher Individuen in irgendeiner Form zu kennen. Auch in dem Punkt befindet sich der Debord natürlich in einer gewissen Nähe zur kritischen Theorie, insbesondere zu Marcuse. Mit dieser Kritik angeblich falscher Bedürfnisse geht natürlich fast zwangsläufig, könnte man sagen, eine unkritische Bezugnahme auf den Gebrauchswert einher. So wie teilweise eben auch der Adorno, sieht auch Debord den Gebrauchswert mit der fortschreitenden Entwicklung der Warengesellschaft zusehends verkümmern. Dem tendenziellen Fall des Gebrauchswerts auf der einen Seite, von dem auch der Manenzin und andere Situationisten immer mal wieder gesprochen haben, stehen bei Debord die bereits vorhandenen Bedingungen für die autonome Herrschaft des Tauschwerts gegenüber, der nur zu seiner Durchsetzung des Gebrauchswerts Bedarf habe. Dabei ist natürlich der Gebrauchswert als immer schon und immer noch konstituierender Bestandteil der Ware nicht mehr im Blick. Es handelt sich hier um die auch für Debord zentrale Frage der Realabstraktion des Werts. Also darum, dass der Motor der Güterproduktion im Kapitalismus nicht vornehmlich die Befriedigung irgendwelcher bestimmter Bedürfnisse ist, sondern die abstrakte Wertschöpfung. Die Kategorie des Werts, den es in der Zirkulation als Tauschwert zu realisieren gilt, konstituiert die Kategorie des Gebrauchswerts als ihren Rest, als den Aspekt der Ware, auf den es für die Produktion nicht ankommt, jedenfalls gemäß der Logik der Wertproduktion nicht ankommen soll, für die von ihr verlangte zügellose Ausdehnung nicht ankommen darf. Durch diese für die kapitalistische Warenproduktion spezifische Abstraktion, durch diese negative Konstituierung des Gebrauchswerts durch den Tauschwert, sind die beiden Aspekte der Ware auf eine vertrackte Weise miteinander verbunden. Wolfgang Port hält dazu in seiner Theorie des Gebrauchswerts fest: So unsinnig es ist, die ökonomischen Formbestimmungen separat immer weiter auszufeilen, so sinnlos ist es auch, im Geiste neuer Sensibilität nach Gebrauchswerten dergestalt zu forschen, dass man die eigene, verkorkste Bedürfnisstruktur als Wünschelrute nimmt. Bestimmtheit gewinnt der Gebrauchswert nicht als einfacher Gebrauchswert, also als Gegenstand, dem zwangsläufig irgendwelche Eigenschaften eignen und der daher auch irgendwie zu gebrauchen ist. Bestimmtheit gewinnt der Gebrauchswert nur als historisch vom Kapital gesetzter und doch vom Kapital verschiedener, nach Port emphatischer Gebrauchswert. Er schreibt dazu: Es darf nicht vergessen werden, dass der durchs Kapital gesetzte Gebrauchswert nur dann keine überflüssige, tautologische, mit dem Kapital einfach identische Bestimmung ist, wenn er sich in seiner Setzung durchs Kapitalverhältnis nicht erschöpft. Als Gebrauchswert für das Kapital muss er zugleich etwas von dessen Formbestimmungen qualitativ Verschiedenes sein. Nur wenn in diesem Begriff die Beziehung zum freilich immer schon historischen, natürlichen Leben lebendiger Menschen, an dem er gebildet wurde, noch nicht zerbrochen ist, ist er auch als durchs Kapitalverhältnis gesetzter, unterscheidende und damit überhaupt noch sinnvolle Bestimmung. Nur dann taugt er dazu, die zur zweiten Natur verfestigten gesellschaftlichen Formbestimmungen von den lebendigen Menschen und deren Bedürfnissen zu unterscheiden. Und nur in dieser Unterscheidung, in der Nicht-Identität der Welt mit dem Kapitalverhältnis, in der Nicht-Totalität des Kapitals, stiftet es noch Gebrauchswert im emphatischen Sinn und damit Sinn überhaupt. Sowohl für Wolfgang Port als auch für Guy Debord ist der entwickelte Kapitalismus, respektive das entwickelte Spektakel, gerade dabei, zu diesem rein mit sich identischen Prozess zu werden, die relative Autonomie der verschiedenen Gestaltungen des Kapitals zu eliminieren, an deren Widersprüchen menschliche Bestimmungen noch auftreten konnten, an denen die Frage nach Vernunft und Gebrauchswerten noch gestellt werden konnte. Das Spektakel ist die Art und Weise, in der die Menschen als Arbeitende und Konsumierende dazu erpresst und daran gewöhnt werden, den Konsum ihrer eigenen Produkte zu erdulden, sie unterschiedslos und ohne Frage nach ihrem Sinn und Zweck wollen zu müssen, sie aus der immer schon vorhandenen Auswahl wahllos auszuwählen. Debord spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen Form der Entbehrung innerhalb des vermehrten Überlebens. Dieses ist ebenso wenig von der alten Knappheit befreit, da es die Mitwirkung der großen Mehrheit der Menschen als Lohnarbeiter zur Fortsetzung seines Strebens fordert und da jeder weiß, dass er sich entweder unterwerfen oder sterben muss. Die Wirklichkeit dieser Erpressung, das heißt die Tatsache, dass der Gebrauch in seiner ärmsten Form, Essen, Wohnen, nur noch besteht, soweit er im Scheinreichtum des vermehrten Überlebens eingeschlossen bleibt, ist die wirkliche Grundlage dafür, dass die Täuschung überhaupt beim Konsum der modernen Waren hingenommen wird. Der wirkliche Konsument wird zu einem Konsumenten von Illusionen. Die Ware ist diese wirkliche Illusion und das Spektakel ihre allgemeine Äußerung. Die Situationisten, vor allem der Debord, haben natürlich so einen emphatischen Gebrauchswertbegriff, der mehr ist als einfach nur dieser simple, dass das irgendein Ding ist, das irgendwie gebraucht werden können soll. Das Schwierige ist halt, dass dieser offensichtlich emphatische Begriff des Gebrauchswerts nie eigens thematisiert wird, sondern eher so unterschwellig einfach vorhanden ist und die andere Bedeutung des Gebrauchs wird damit natürlich völlig unter den Tisch fällt. Le poulet pan, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. In einem merkwürdigen Widerspruch zu Debords Ausführung zum Spektakel als nochmals gesteigerter Form der Mystifikation, als potenzierten oder vollendeten Fetischismus, der die Menschen zu Zuschauern degradiert, steht seine Bezugnahme auf die Marx'schen Ausführungen aus dem Manifest der Kommunistischen Partei. Der Debord schreibt einmal eine Formulierung aus dem Manifest relativ direkt übernehmend: indem sie in die Geschichte geworfen sind, indem sie an der Arbeit und an den Kämpfen, aus denen diese Geschichte besteht, teilnehmen müssen, sind die Menschen gezwungen, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Jetzt beschreibt er ja aber gleichzeitig ausführlich und ziemlich eindrucksvoll, wie die Augen der Menschen nur mehr auf das sich scheinbar völlig unabhängig von ihnen abspielende Spektakel gerichtet sind. Also dass das keineswegs nüchterne Augen sind, sondern Augen, die zumindest vom Waren, Geld und Kapitalfetisch geblendet sind und tatsächlich ja nur noch auf dieses Spektakel starren beim Debord. Während bei Marx diese Formulierung im Manifest bezüglich der angeblichen Klarsichtigkeit des Menschen der bürgerlichen Gesellschaft sich natürlich daraus erklären, dass er zu der Zeit seine Werttheorie und die darin enthaltene Fetischkritik noch nicht formuliert hatte, ist das beim Debord natürlich umso merkwürdiger, weil er natürlich die Fetischkritik von Marx gekannt hat. Der Debord bedient sich also relativ willkürlich, je nach Erfordernissen beim frühen oder beim späten Marx, wo er allerdings denkt, dass das alleine nun wahrlich niemandem vorzuwerfen ist, aber es wird natürlich problematisch, wenn diese Stellen sich inhaltlich ziemlich widersprechen, auf die er sich da bezieht. Jetzt habe ich vorhin zitiert, dass für den Debord vor allem auch die Regierungstechniken zum Spektakel gehören. Vom Staat war aber bis jetzt noch nicht viel die Rede. Das ist bei Debord aber durchaus der Fall. Also der Staat verschwindet bei dem, anders als bei vielen anderen gesellschaftskritischen Theorien, auch jene, die sich auf Marx beziehen, es ist ja doch schon oft der Fall, dass der Staat da irgendwie verschwindet, beim Debord überhaupt nicht. Der Debord denkt die Darstellung der Totalität der fetischistischen Wahnwelt im Spektakel immer im Zusammenhang mit der politischen Gewalt, also mit dem staatlichen Souverän. Die verallgemeinerte Entzweiung, schreibt er, des Spektakels ist untrennbar vom modernen Staat. Der Debord konstatiert zwar eine Verselbstständigung der Ökonomie vom bewussten Handeln der Menschen, aber eben keine Verselbstständigung der Wirtschaft vom Staat in dem Sinne, dass der Staat jetzt wieder als positiv eingreifender Regulator angerufen werden könnte. Also so, wie man das ja normalerweise in vielen linken und auch linksradikalen Theorien, gerade auch in letzter Zeit, so in diesen Globalisierungsdebatten und so immer wieder kennt, wo dann Leute sich unglaublich über die Ökonomie aufregen, aber trotzdem immer wieder versuchen, den Staat als positiven Garanten von allen möglichen Dingen anzurufen. Die spektakuläre Gesellschaft, die basiert zwar auf Verselbstständigungen, aber gerade über diese Verselbstständigungen konstituiert sie nach Debord ihre Einheit. Er reflektiert die notwendige Trennung der politischen Gewalt von der Ökonomie, die sie zu sichern hat, zu garantieren hat, ohne diese Gewalt allerdings positiv aufzuladen oder für völlig autonom zu erklären. Er schreibt: Wie die moderne Gesellschaft ist das Spektakel zugleich geeint und geteilt. Wie sie baut es seine Einheit auf der Zerrissenheit auf. Gegen dieses im staatsfetischistischen Marxismus gängige Ausspielen vom freien Markt gegen den Staat richtet sich der Debord völlig zu Recht mit dem Verweis auf die gegenseitige Abhängigkeit der beiden, die gesellschaftliche Totalität in der bürgerlichen Gesellschaft konstituierenden Instanzen. Er schreibt da ganz einfach: Von jeder der beiden lässt sich sagen, dass sie die andere in der Gewalt hat. Sie einander gegenüberzustellen, zu unterscheiden, worin sie vernünftig und worin sie unvernünftig sind, ist absurd. Diese Staatskritik vom Debord, die geht bei ihm durchaus dann auch einher mit einer Kritik der Politik. Politik müsste sich ja auf Widersprüche in dieser spektakulären Gesellschaft beziehen. Und der Debord leugnet natürlich auch nicht, dass diese Widersprüche existieren. Aber er desavouiert nachhaltig den Glauben an die systemtransformierende Kraft von diesen Widersprüchen. Die Totalität ist bei Debord zwar widersprüchlich, aber diese Widersprüche sind eben dieser Totalität offensichtlich immanent. Und daher ist dann auch die Politik, die der Widersprüche ja offensichtlich bedarf, selbst dem Spektakel immanent und weist eben nicht über dieses Spektakel hinaus. Das ist also eine ganz klar antipolitische Stoßrichtung, die der Deborder versucht hat vorzugeben. Jetzt habe ich gesagt, dass also Politik und Ökonomie dem Debord offensichtlich als ausgesprochen kritikwürdig gelten, und zwar gleichermaßen kritikwürdig. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wer denn das Ganze, was da so kritisiert wird, nur auch überwinden soll. Soll heißen, es stellt sich trotzdem immer noch die Frage nach dem revolutionären Subjekt. Das, was der Lukács als zugerechnetes Klassenbewusstsein konstruiert hat, welches dann angeblich neben dem tatsächlichen oder, wie der Lukács das genannt hat, psychologischen Bewusstsein relativ unabhängig von der Empirie existiert, das tritt beim Debord als Forderung auf, als etwas noch nicht Existierendes, eben erst noch zu Erfüllendes. Die Praxis des Proletariats als revolutionäre Klasse, die kann für Debord durchaus nicht weniger sein als das geschichtliche Bewusstsein, das auf die Totalität seiner Welt wirkt. Damit ist aber natürlich noch nichts darüber ausgesagt, ob das Proletariat als real existierende und zunächst ja bekanntlich nicht besonders revolutionäre Klasse dieses geschichtliche Bewusstsein auch bereits hat. Dennoch bleibt für Debord zumindest in den 60er und 70er Jahren, also vor allem in der Gesellschaft des Spektakels, das Proletariat durchaus jene Menschengruppe, die als Klasse die Emanzipation zu verwirklichen, den Fetischismus zu durchbrechen und aufzuheben hat. Debord ist also Ende der 60er Jahre kritisch gegenüber dem gegenwärtigen Proletariat, aber durchaus zuversichtlich für die Zukunft. Anders als eben zum Beispiel in der kritischen Theorie wird bei ihm die Emanzipation sehr wohl noch mit dem Selbstbewusstsein des Proletariats zusammengedacht. Das Proletariat erschien Debord also kurz vor den Ereignissen des Pariser Mai von 1968 als, wie er schreibt, einziger Bewerber um das geschichtliche Leben. Erst später, vor allem in den 90er Jahren, hat er dann erkannt oder zumindest für sich erkannt, auch wenn er sich nicht ganz von dieser Vorstellung vom Proletariat als Veränder der Emanzipation lösen wollte, dass die Klassenherrschaft, wie er das formuliert, mit einer Versöhnung geendet hat. Dass also das Proletariat, statt die Feindschaft zu Staat und Kapital zu entwickeln, auf die volle Integration in das fetischistische Warenspektakel gesetzt hat und die falsche Totalität der Gesellschaft nunmehr also ohne Negation, ohne Einspruch existiert. In den Kommentaren, also in dieser Schrift, die 21 Jahre nach der Gesellschaft des Spektakels entstanden ist, ist jener kritische Pessimismus, der auch die Texte Adornos seit dem Nationalsozialismus prägt, in, man könnte fast sagen, potenzierter Form und mit den in solchen Zusammenhängen offensichtlich obligatorischen, könnte man sagen, Übertreibungen anwesend. Er schreibt da: Zum ersten Mal im modernen Europa versucht keine Partei oder Splittergruppe auch bloß vorzugeben, sie wolle es wagen, etwas vom Belang zu ändern. Es ist ein für alle Mal geschehen, um jene beunruhigende Konzeption, die mehr als 200 Jahre vorgeherrscht hat und der zufolge man eine Gesellschaft kritisieren oder ändern, sie reformieren oder revolutionieren kann. Se passe des choses bizarres qui ne semblent pas dues au hasard. Y a un monsieur armé jusqu'aux dents qu'a failli me tirer dedans. Bizarre non stop, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Que tout le monde stop. Die Vorstellung von dem Debord, wie jetzt dieses Proletariat zu solch einem oder überhaupt zu einem systemtransformierenden Bewusstsein gelangen kann, war aber, denke ich, bereits in den 60er Jahren relativ beachtlich. So sehr der Debord ein Freund der Spontanität war, so sehr war ihm doch gleichzeitig bewusst, dass so ein unmittelbar und unreflektiert artikuliertes Unbehagen keineswegs von sich aus über das Spektakel hinausweist. Er war sich durchaus im Klaren darüber, wie er da schreibt, dass die Unzufriedenheit selbst zu einer Ware geworden ist. Man könnte also sagen, dass Debord einerseits seiner Zeit ziemlich verhaftet war, weil er sich sehr wohl die Emanzipation auch in den 60er Jahren nur als bewussten Akt des Proletariats, als Klasse vorstellen konnte. Andererseits aber seiner Zeit insofern voraus war, da er die einzige Möglichkeit, dass diese Revolution nun doch einmal Wirklichkeit werden könnte, in der massiven Aneignung kritischer Gesellschaftstheorie sah. Er schreibt da: Die proletarische Revolution hängt gänzlich von der Notwendigkeit ab, dass die Massen zum ersten Mal die Theorie als Verständnis der menschlichen Praxis anerkennen und erleben müssen. Sie fordert, dass die Arbeiter zu Dialektikern werden und dass sie in die Praxis ihr Denken einschreiben. Noch wenige Jahre zuvor war die Begeisterung für spontane Protest- und Widerstandsaktionen bei den Situationisten durchaus ausgeprägter. Nach der ordnungsapologetischen und staatsfetischistischen Kritik von fast allen Fraktionen der Linken damals, nach den Krawallen in Watts 1965, also so ein sogenannter Ghettoaufstand in Los Angeles, schwang sich die SI in der 10. Nummer ihrer Zeitschrift zu einer vehementen Verteidigung dieser Riots auf. Sie nahm die Aufständischen dabei aber nicht nur einfach gegen die Angriffe der reformistischen und mit der Herrschaft fraternalisierenden Linken in Schutz, sondern deklarierte die ganze Angelegenheit zu sowas wie einer Revolte gegen die Ware und bescheinigte den Plündernden, dass sie, wie sie schreiben, den Tauschwert und die Warenwirklichkeit ablehnen. Den scheinbaren Subjektstatus der Ware sahen sie also im Riot aufgehoben. Sie schreiben: Der Mensch, der die Waren zerstört, zeigt dadurch seine Überlegenheit gegenüber den Waren. Diebstahl erscheint also den Situationisten als antikapitalistischer, den Fetischismus der bürgerlichen Gesellschaft bereits aufhebender Akt. Sie schreiben: Sobald die Warenproduktion nicht mehr gekauft wird, wird sie kritisierbar. Nur wenn sie mit Geld bezahlt wird, wird sie wie ein bewundernswerter Fetisch respektiert. Das ist natürlich auch nicht völlig falsch. Ich denke aber, die Problematik und die Ambivalenzen, die eben in so einem spontanen Widerstand gegen die Warenherrschaft, der sich über die Struktur und Funktionsweise von Ökonomie und Politik nicht bewusst ist, genau das wird da eben nicht mehr thematisiert. Diese, wie ich finde, ja völlig richtige Verteidigung der Respektlosigkeit gegenüber den Eigentumsverhältnissen wird hier dann zur falschen Annahme. Diese Respektlosigkeit impliziere von sich aus eine Kritik am Eigentum überhaupt. Der Dieb, ein Dieb kritisiert aber ganz offensichtlich erstmal nicht die Ware, sondern eignet sie sich ganz einfach an. Das ist eine Erkenntnis, die nachher dann auch durchaus bei den Situationisten zu lesen war. Der Emil Marnissin hat dann mal geschrieben, der Diebstahl, auch wenn ihm die Verteilung folgt, stellt den Kapitalismus überhaupt nicht in Frage. Er ist im Gegenteil einer seiner Ausdrucksformen. In den 90er Jahren hatte Debord dann nochmal eine Steigerung der Mystifikation und des Fetischismus gesehen, dargelegt in erster Linie in diesem Text Kommentare zur Gesellschaft des Spektakels. Aber gerade in seinen späteren Texten bleibt es dann immer stets ein bisschen merkwürdig unklar, ob der Mystizismus und Fetischismus der wahren Gesellschaft, ob die spektakuläre Gewalt nun in erster Linie einer subjektlosen Herrschaft geschuldet ist oder permanent durch bewusste Manipulation hergestellt wird. Das heißt, in diesen Kommentaren wird es eigentlich immer unklarer, was mit diesem generalisierten Geheimnis, das hinter dem Spektakel steht, genau gemeint ist. Und ich denke schon, dass das immer mehr so scheint, als wenn es in diesen Kommentaren mit diesem Geheimnis des Spektakels eben immer mehr nicht mehr ein Geheimnis im Sinne des Fetischcharakters der Ware gemeint ist, sondern vielmehr ein von Geheimdiensten gehütetes, spezielles Herrschaftswissen sozusagen. Das heißt, der Debord droht in seinen späteren Texten von seiner aktualisierten, die Transformation der Gesellschaft im 20. Jahrhundert möglichst reflektierenden Fetischkritik aus der Gesellschaft des Spektakels zunehmend in sowas wie eine Verschwörungstheorie abzugleiten. Der Andreas Behnel hat das mal ganz treffend auf den Punkt gebracht, und er schreibt, Die Kritik der gesellschaftlichen Totalität des modernen Kapitalismus tritt zugunsten einer traditionellen Manipulationstheorie in den Hintergrund. Und diese Manipulations- und Verschwörungstheorie lässt sich natürlich auch nicht dadurch rechtfertigen, dass es völlig richtig ist, darauf hinzuweisen, dass es ganz real Manipulationen und sehr wohl auch Verschwörungen gibt. Aber es käme natürlich dann genau darauf an, diese Manipulation und auch diese Verschwörung in Beziehung zu setzen zu der fetischistischen Vergesellschaftungsweise. Und genau das, soweit ich das überblicken kann, findet eben beim Debord später dann kaum noch statt. Und er hat sich da teilweise in einige ziemlich wüste Vorstellungen verstiegen, wie die Welt denn heute so funktioniert. Gens-là viennent dans notre bois, mais je ne comprends pas du tout pourquoi. Ils ne veulent pas, mais vraiment pas, que nous vivions là, toi et moi. Bizarre, non stop, les gars. Et c'est ça que tout le monde stop. Qu'est-ce que ça que tout le monde voit ce qu'il y a? Der größte Mangel von Debord, denke ich, also mal neben seiner relativ unkritischen Bezugnahme so auf das Marx'sche Frühwerk, bei gleichzeitiger weitgehender Ausblendung der Implikationen der Marx'schen Wertformanalyse und den ganzen Implikationen, die das für einen Kapitalbegriff und sowas hätte, also Sachen, die er vermutlich am ehesten von dem Lefebvre einfach übernommen hat. Der größte Mangel von Debord, der besteht aber wahrscheinlich doch darin, dass er gegenüber dem Nationalsozialismus und seinem spezifischen Vernichtungsantisemitismus eigentlich weitgehend ignorant geblieben ist. Der Debord erörtert zwar in relativ knappen Worten den Beitrag der faschistischen Epoche zur Herausbildung des modernen Spektakels, kann aber den Faschismus eben nur mit einem weitgehend totalitarismustheoretischen Vokabular beschreiben. Die gleichzeitige Kritik an faschistischer und stalinistischer Herrschaft, die zeigt da natürlich wieder eine Parallele zu Leuten wie Adorno und Horkheimer auf. Aber gerade diese Ausblendung des spezifischen nationalsozialistischen Antisemitismus, die markiert natürlich in diesem Zusammenhang eine der deutlichsten Differenzen der Situationisten zur kritischen Theorie. In Debords Hauptwerk, das, wie der Joachim Brunners mal geschrieben hat, immerhin das Wesen der Gegenwart auf den Begriff zu bringen verspricht, findet sich tatsächlich kein Wort über Antisemitismus, Narzissmus oder Massenvernichtung. Ich glaube aber dennoch, um zum Schluss zu kommen, dass der Debord mit seinem Versuch, die marxische Kritik des Fetischismus und an ihr orientierter Theorien, also wie eben zum Beispiel von Lukács, aber auch von Karl Korsch, den er auch mehrmals zustimmend zitiert, mit diesem Versuch, das aufzugreifen und weiterzuentwickeln und zu sowas wie einer zeitgemäßen Kritik fetischistischer und sich spektakulär darstellender Warenherrschaft zu verdichten, kann man sehr wohl sagen, dass er neben der kritischen Theorie eine der wichtigsten Kritiken der bürgerlichen Gesellschaft im 20. Jahrhundert verfasst hat. Und er hat gleichzeitig damit natürlich auch ziemlich früh in Frankreich sowas wie eine fetischkritische Tradition begründet, die in gewisser Weise dann auch so eine Art Gegenpol zu dem Althusser und so dieser Althusser-Schule irgendwie bilden konnte. Ich habe letztens mal eine Französin getroffen, die in Paris bei dem Etienne Balibar irgendwie studiert oder ihre Doktorarbeit oder irgendwie sowas schreibt und habe die gefragt, wie denn heute der Debord auch so in linksradikalen Kreisen in Paris oder überhaupt in Frankreich gesehen wird. Und die hat irgendwie schon gemeint, dass auch in den linksradikaleren, intelligenteren Kreisen der in erster Linie so als sympathischer Spinner durchgeht. Es gibt aber durchaus Gruppen wie zum Beispiel die Encyclopédie de Nuisance, wenn man die so ausspricht, die sich ganz explizit auf den Guy Debord berufen. Das ist eine Gruppe, die zum Beispiel 1995 bei der großen Studenten- und Studentinnen- und Schüler- und Schülerinnenbewegung ziemlich interveniert hat in diese Bewegung mit Pamphleten, die man wirklich nur situationistisch nennen kann, also die den Leuten ihre völlige Beschränktheit und ihren Reformismus ziemlich nachdrücklich mit Formulierungen, die weitgehend auch vom Debord entlehnt waren, vorgehalten haben. Qu'est-ce que t'as descendu, toi? Moi, j'ai descendu un tracteur, mon gars. Moi, je crois que j'ai descendu une moissonneuse-batteuse. J'ai descendu un escalier. Tu vois là bien un coup de cité, ouais. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.